Radio ist ein wichtiger Teil im Leben der Menschen. Das Besondere ist, dass sie alle sehr intelligent sind und immer das versuchen umzusetzen, was wir ihnen sagen. Sie haben uns ausbluten lassen, diese Schweine. Sie haben alles genommen, was wir hatten. Wir wissen, im alten Rom hat man gesagt, Mundus vel decipi. Die Welt will beschissen werden. Sie wird durch Inhalte zusammengehalten und nicht durch Show. Das ist ja die Höhe, die typischen Anwürfe eines unverbesserlichen Reaktionärs, der sogar das Licht der Sonne verleugnen würde. Ja, die neue Welt lockt und ruft uns. Sie hören aktuell das Radio Blaumagazin am Abend. Genau, schönen guten Abend in aktuell am Donnerstag, dem 29. Juni. Es ist genau 19 Uhr. Heute habe ich wieder mal Gäste im Studio und zwar kommen die aus Kolumbien, aus dem äußersten Nordosten Kolumbiens, nahe der Grenze zu Venezuela, genau gesagt aus der Region La Guajira. Ich habe das nochmal geübt. Dort befindet sich nämlich die Steinkohlemine Cerrejón, die mit über 69.000 oder 70.000 Hektar eine der größten der Welt ist und auch eine der größten in Kolumbien, glaube ich. Schwierig sind dort nicht nur die Arbeitsbedingungen, sondern auch die Lebensbedingungen für die Menschen, die dort leben. Und eigentlich ein bisschen ähnlich wie im Südraum von Leipzig sind die Menschen dort auch von Umsiedlungen betroffen. Und ja, zu den Anwohnern dieser Kohlemine gehören auch meine Studiogäste. Hallo. Hola. Hola. Außerdem heute in aktuell noch die üblichen Veranstaltungstipps, falls wir das noch schaffen, und noch weitere Nachrichten und eine kurze Würdigung des Schriftstellers Roar Wolf, der heute 85 Jahre alt wird. Herzlichen Glückwunsch von hier aus. Noch dazu verlosen wir heute zweimal eine Eintrittskarte für das Mini-Festival Kamikaze Fest. Da spielen nämlich die Bands Talking to Turtles, White Wine, A Dead Forest Index, Widerstand der Dinge und Tolle Anker. Am Sonnabend ist das. Ja, neben einheimischen Bands wie zum Beispiel dem Widerstand der Dinge sind insbesondere vielleicht die Neuseeländer Dead Forest Index ganz interessant und auch White Wine um den ehemaligen Sänger der Math Rock Band 31 Knots. Die klingen auch ganz interessant und von denen hört ihr dann auch was, neben einiger Cumbia-Musik. Also ihr könnt also einfach gleich hier im Radio anrufen, wenn ihr da zweimal eine Karte gewinnen möchtet, unter der Telefonnummer 0341 30 100 06 bei Radio Blau. Das Festival findet statt am Panometer, also in der Richard-Lehmann-Straße, das ehemalige Gasometer, dieses dicke, runde Ding da auf der mittleren Strecke der Richard-Lehmann-Straße. Ihr habt es bestimmt schon mal gesehen. Ja, das Festival ist, wie gesagt, übermorgen am Sonnabend, am 1. Juli, ab 17 Uhr schon. Erstmal aber ein bisschen Musik von diesem Festival, nämlich von der Band White Wine, hören wir jetzt das Lied Is This Weird? I saw your skirt in your blouse, your neck and how your hair hung down. I could not move, I needed more, I needed more of you. It was the shape of your place in the space and time you claim. I'm like a pig waxing verbose, but it's you who controls the dough. Our knees again. Oh, Ja, ich habe gerade gehört, dass in Pödelwitz, das ist ja ein Dorf, was hier im Südraum von Leipzig demnächst möglicherweise, falls sich da nicht genug Menschen gegen wehren, auch weggebaggert werden soll, dass da am Sonnabend das Dorffest ist ab 15 Uhr. Also neben diesen anderen Veranstaltungen, diesem Kamikaze, kann man natürlich auch dorthin. Das ist ein Basketballturnier, habe ich gehört. Klingt auf jeden Fall auch sehr gut. Und das zeigt auch, dass die Probleme, die da in Kolumbien existieren, dass Dörfer weggebaggert werden, die gibt es natürlich auch hier. Leipzig hat ja auch eine lange Geschichte der Umsiedlungen. Ein ganzer großer Stadtteil ist aufgrund dieser Umsiedlungen entstanden. Ganz Grünau ist, glaube ich, mehr oder weniger mit ausgebaggerten Menschen befüllt worden damals, als es angelegt wurde. Ja, jetzt aber ein bisschen näher zu nach Kolumbien. Ihr kommt ja aus Kolumbien und möchtet hier in Deutschland gegen die problematischen Folgen des Steinkohleabbaus, also hier ist ja, glaube ich, eher Braunkohle, da ist das Steinkohleabbau, protestieren und auch darüber informieren. Wo genau kommt ihr denn her? Ich hatte das schon mal kurz angedeutet. Es ist im Norden von Kolumbien. Bueno, ustedes son de Colombia y aquí quieren informar y hacer protestas sobre la minería en Colombia del carbón de piedra. ¿Y de dónde? Me parece que es del norte, ¿cierto? ¿De dónde son exactamente? Hola, muy buenas tardes para todo el pueblo alemán. Venimos de La Guajira, que es en la costa norte de Colombia. Venimos de... en vocería del pueblo Wayú y pueblo afrodescendiente que están en, están en La Guajira y vivimos en un contexto de la actividad extractiva del carbón térmico. Hallo auch, wir begrüßen alle deutschen Zuhörer. Genau, wir kommen aus der Nordküste, aus der Region La Guajira. Und wir sind als Vertreter der Gemeinde Wayú hier und wir befinden uns dort in einem Kontext des Extraktivismus. Es wird also Kohle abgebaut, Wärmekohle. Und ja, das ist ganz nah an der Grenze zu Venezuela. Hast du schon fertig übersetzt? Das war schon. Genau. Und ich wollte, im Moment ist Kolumbien ja auch sehr in der Presse, weil die FARC wurde ist auf ein Friedensabkommen eingegangen mit dem Präsidenten Santos. Und jetzt gerade in dieser Tage wurde, glaube ich, auch diese Entwaffnung da begonnen. Ja, es gibt sehr schwierige politische Umstände, einen seit 70 Jahren andauernden bewaffneten Konflikt in Kolumbien. Hat sich die Situation für euch jetzt durch diese Befriedung verbessert oder spielt das für euch nicht so eine Rolle da in der Region La Guajira, dieser bewaffnete Konflikt? Bueno, la segunda pregunta trata de la situación actual y del proceso de pacificación y me gustaría saber, bueno, sabiendo que su país se encuentra desde hace 7 décadas en una situación política complicada, si este cambio en el conflicto armado ha afectado su situación y si esa pacificación ha afectado de alguna forma su relación y las circunstancias que tienen allí en su región. Bueno, muy bien. Primero, terminar de contarles que quiénes somos los Wayú. Estamos en la Guajira colombiana y estamos también del lado de Venezuela. Somos el pueblo indígena más numeroso del país, de los 102 pueblos indígenas que existen en Colombia. Frente al tema de la paz, si bien es cierto, Colombia el año pasado suscribió un acuerdo de paz con la insurgencia de las FARC, acuerdo que a partir de el mes de noviembre del año pasado hasta el momento se ha venido cumpliendo de acuerdo a los pasos que se acordaron para poder el grupo de la FARC ingresar a la vida civil. Para nosotros, quienes estamos o quienes hemos vivido más de 60 años en conflicto, el acuerdo es muy importante porque nos da un poco de esperanza para poder transformar situaciones de desigualdad social que históricamente se han vivido en Colombia. Pero también queremos decir que estamos en un proceso de posacuerdo la paz aún no es un hecho. La paz debe ser una construcción conjunta, colectiva del pueblo colombiano, pero para que eso sea real deben acabarse todas las situaciones de conflicto que puedan existir en el país, y solamente la FARC no es el problema de conflicto en Colombia. Also zunächst möchte ich noch mal berichten, dass ich aus der Wayuu-Gemeinde komme. Wir sind quasi das bevölkerungsreichste der 102 indigenen Völker Kolumbiens. Und Kolumbien befindet sich in dem Friedensprozess, der sich vor allen Dingen auf das Abkommen stützt, das Friedensabkommen, was mit der FARC geschlossen wurde, was letztes Jahr im November in Kraft getreten ist und was jetzt aktuell sich in der Umsetzung befindet. Es sind verschiedene Schritte, die zu diesem Frieden führen sollen, und natürlich geht es jetzt auch um viele konkrete Schritte, wie sich die ehemaligen FARC-Mitglieder wieder in die Zivilgesellschaft eingliedern sollen. Ich möchte noch mal betonen, dass wir, wie gesagt, über 60 Jahre diesen Konflikt auch miterlebt haben und dass dieses Friedensabkommen deshalb für uns sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Denn es gibt uns eine reellere Hoffnung auf Veränderung und auch auf eine Linderung, eine Minderung der Ungleichheiten, die es in Kolumbiens Geschichte schon sehr, sehr lange gegeben hat. Aber ich möchte auch noch mal hervorheben, dass wir jetzt in diesem sozusagen in diesem Prozess sind, der nach Abschluss des Abkommens eingetreten ist. Und dieser Prozess ist ein Vorgang. Das sind viele verschiedene Schritte, die jetzt erst umgesetzt werden. Und das ist eine Situation, die immer noch hier und dort mit Konflikten behaftet ist. Denn die FARC ist ja auch nicht das einzige Problem, was zu Unruhen in Kolumbien, in unserem Land, geführt hat. Natürlich. Genau, also wie macht sich jetzt das eine Problem, wie macht sich das andere Problem, der Steinkohleabbau, für euren Alltag bemerkbar? Also wie berührt das euch in euren Dörfern dort in La Guajira? Bueno, hablando de un problema y hablando del otro problema, en concreto de la minería, ¿Cómo la minería afecta su vida cotidiana? ¿Qué problemas resultan de la minería para su vida de cada día? Bueno, nuestra vida diaria con la minería en La Guajira nos deja pues un conflicto socioambiental y una disputa territorial. Nos ha afectado a cerca de 45 comunidades. Según un estudio de una ONG que trabaja en territorio, el CINET, en el año 2015, nos ha traído despojo de nuestro territorio, desalojo forzado con la fuerza pública. También pues nos ha traído contaminación. Nuestro territorio está contaminado, nuestra agua está contaminada, pues, según un estudio de ONG como el CINET, en el año 2015, pues, se hizo un contraste en el arroyo, en dos arroyos, como el arroyo Cerrejón y el arroyo Bruno, y se encontraron, pues, concentraciones de materiales pesados como plomo y cadmio, que supera los niveles mínimos para hacerle daño a la salud. De igual manera, pues, nuestro aire también ha sido contaminado y supera los estándares de la OMS. Pues también tenemos una dificultad, es que los estándares de Colombia están por debajo de los estándares internacionales en cada uno de estas condiciones de contaminación. El cual pues vemos que en una comunidad como provincial, ya por el Consejo de Estado colombiano, pues hubo un fallo donde dice que Moisés, un pequeño que vive en esta comunidad, pues es enfermo, sus pulmones por causado del polvillo que viaja en la atmósfera causado por la mina Cerrejón. Eso es un hecho pues que nos entristece, porque cada uno de nuestros guajidos pues recibe ese aire que es el diario vivir de nosotros. También pues tenemos una disputa territorial. Cada día la empresa Cerrejón quiere crecer más, tiene concesionadas 70.000 hectáreas. Eso ocasiona pues sacar más comunidades de su territorio. Algunas comunidades pues no han sido relocalizadas, están desplazadas en el territorio, como el caso de la comunidad a la cual yo pertenezco, la comunidad de Tabaco, que fue desalojada en el año 2001 y aún no ha sido reubicada en ninguno de los lugares pues en nuestro territorio. También tenemos un gran impacto, que es la sequía de arroyos, de afuentes hídricas y desviaciones. Ya nos han desviado más de 12 afuentes de agua, el cual pues se habla del cambio climático y de fenómeno del Niño, pero también ha sido la huella minera que ha pasado y nos ha cortado el agua, se ha privatizado el agua, mientras nosotros no tenemos acceso ni a un litro de agua, que es puede ser el mínimo vital en La Guajira. Pues la multinacional Cerrejón utiliza 17 millones de litros diarios para regar vías. Okay, jetzt erstmal übersetzen. Das war lang. Also, das wirkt sich tatsächlich auf unser alltägliches Leben aus. Und zwar haben wir sozio-umweltliche Konflikte und wir haben territoriale Konflikte. 45 Gemeinden sind davon betroffen. Und laut einer Studie einer NGO, die in der Gegend arbeitet, vom Jahr 2015, wurde das eben festgestellt und diese Zahlen auch publiziert. Dies führt zu Enteignungen und Zwangsumsiedlungen in der Region. Außerdem bringt das eine große Verschmutzung mit sich. Unsere Gewässer sind verschmutzt. Und das wurde auch durch die Studie aus dem Jahr 2015 dargelegt. Es gibt den besonderen Fall von zwei Flüssen. Das ist einmal der Fluss Cerrejón und einmal der Fluss Bruno. Dort wurde eine Konzentration an Metallen im Wasser festgestellt, Blei und Cadmium. Cadmium. Also das ist ein giftiges Metall. Ja. Und die Werte, die gemessen wurden, liegen auch deutlich über den internationalen Standards und über den Standards, die als gesundheitsunschädlich gelten. Also es ist schädlich. Außerdem ist auch eine hohe Luftverschmutzung anzufinden. Und auch dort liegen die Werte, die gemessen wurden an Verschmutzung, über den international akzeptierten Standards. Ein weiteres Thema ist, dass diese Verschmutzung des Wassers und der Luft zu Krankheiten führt, die dann, von denen die Menschen betroffen sind. Und das passiert überwiegend durch den Feinstaub, es entstehen Atemwegserkrankungen. Und all das ist für uns natürlich sehr, sehr bitter. Denn wir alle, die dort wohnen, atmen diese Luft und das betrifft dann unser aller Leben und macht diese Situation zu unserem Alltag. Und die territorialen Konflikte, die werden auch noch dadurch bestärkt, dass der Tagebau Cerrejón immer weiter expandiert. Und mittlerweile nimmt er schon eine Fläche von 70.000 Hektar ein. Und je mehr expandiert, desto mehr Menschen werden umgesiedelt. Und wie zum Beispiel im Fall der Region, wo ich persönlich herkomme, Tabaco, wir wurden im Jahr 2001 zwangsumgesiedelt und vertrieben. Und bis jetzt, bis zum heutigen Zeitpunkt, sind die Menschen noch überall in der Region verstreut, ohne feste Zugehörigkeit. Okay. Das ist schlimm. Wer sind nochmal die Eigentümer dieser großen Steinkohlemine? Das war ein Konglomerat aus drei multinationalen Konzernen. Also es gibt keine Beteiligung des kolumbianischen Staates an dieser Mine in Cerrejón, meines Wissens. Ja, genau. Im Jahr 1976 hat zu dem Zeitpunkt hatte Kolumbien, das Land Kolumbien, noch 50% der Anteile. Aber seit dem Jahr 2000 gehört die gesamte Steinkohlemine nur noch dem multinationalen Konzern El Cerrejón, das ist der Name, und der besteht aus drei Firmen aus Großbritannien, Anglo American, aus Australien BHP Billiton und aus der Schweiz Glencore. Und das sind seit dem Jahr 2000 100% der Rechte. die in diesen multinationalen Konzern übergegangen sind. Und ich habe jetzt so einen Dokumentarfilm gesehen, La Buena Vida hieß der, und da haben die Multinationalen dann gesagt, ja, wir sind doch zertifiziert nach ISO 9604, alles ist in Ordnung. Was sagt ihr dazu? Die sagen, alles ist in Ordnung, es ist zertifiziert, alles in Ordnung mit der Umwelt. Stimmt das? Bueno, yo vi la película La Buena Vida, que también trata de esa temática, y allí la reacción, la posición de la multinacional fue que dijeron, bueno, nosotros cumplimos con todas las normas ecológicas también. ¿Qué opinan acerca de esto? Bueno, ahí en la película La Nueva Vida, pues se muestra cómo la empresa viola las comunidades. En el tema de reasentamientos, que esa es una comunidad que se hizo un proceso de reasentamientos, no cumple con los estándares del Banco Mundial, porque el banco dice que los deben de llevar a un mejor sitio, a un sitio donde les garanticen un mejor vivir, una mejor vivienda, unas mejores tierras, un agua potable, que tengan unos servicios óptimos, que tengan igual o mejor calidad de vida a la que tienen en la antigua comunidad. Podemos ver que estos reasentamientos, como el caso de Tamaquito, de la comunidad que se habla en La Buena Vida, hoy han construido viviendas al lado de la vivienda que hizo la empresa porque no va acorde con su cultura. Y para ello, para nosotros las comunidades, pues el tema del sueño, la cosmovisión es muy importante, y en esas comunidades, en esas casas, pues no se tiene la suficiente comunidad para poder soñar, porque es el diario vivir los que nos marca el diario de la vida. Entonces, pues podemos ver que ahí se viola la cultura, no tienen agua potable apta para el consumo humano, no han podido cosechar todavía el primer producto porque no tienen agua, las tierras son de mala calidad. Entonces, pues ahí vemos que no se cumple con esos estándares. Las comunidades reasentadas hoy están reclamando a la empresa por el incumplimiento de esos acuerdos firmados, porque era para llevarlo para una mejor vida, pero resulta y pasa que hoy no cumplen con esto. O sea que la empresa no ha cumplido con lo prometido, y las comunidades hoy están pasando las peores necesidades, el cual pues nos preocupa porque las necesidades básicas aumentan, no hay producción, no hay proyectos productivos, y pues no cumple con esos estándares solamente. Y para resumir un poco eso, hoy la empresa quiere sacar, para contrarrestar esta política, quiere sacar una nueva película donde expresa que es caso contrario lo que esta película muestra, el sufrimiento que vive la gente para relocalizarla. Hace algunos años, en el 2008, se firmó un acuerdo con la comunidad de Tabaco para ser reasentada, y hoy al 2017 estamos luchando en una mesa tratando de que nos cumplan ese compromiso. O sea que no cumple, y además pues no tiene estándares para este tipo de reconstrucción, pues lo que nos hace pensar que él solamente utiliza eso para lavar su imagen. Ja, das war lang jetzt, aber ihr müsst übersetzen. Genau, also dieser Film, den Sie angesprochen haben, also der, was der ja zeigt, ist, dass die Verstöße gegen die Gemeinden, die gemacht wurden, und die Umsiedlungen, die stattgefunden haben, es wird halt herausgestellt, dass das den Standards der die international auferlegt wurden, eben nicht gerecht wird. Die Menschen wurden an neue Orte umgesiedelt, die vermeintlich bessere Lebensumstände, bessere Häuser und Trinkwasser zur Verfügung hätten und insgesamt also eine bessere Lebensqualität bieten würden. Das ist aber nicht der Fall. Und für unsere Kultur ist es ganz besonders wichtig, ist der Aspekt des Träumens ganz besonders wichtig. Mhm. Und in diesen neuen Gemeinden, an diesen neuen Orten, haben wir nicht die Lebensumstände, nicht die Bequemlichkeit und nicht die Standards, um in Ruhe träumen zu können. Und das ist ein wichtiger Teil unserer Kultur. Das heißt, es sind sehr starke Verstöße gegen unsere Kultur. Es gibt auch kein Trinkwasser oder nicht genug. Es ist nicht möglich zu ernten, eben wegen des Mangels an Wasser. Die Erde ist auch dafür nicht geeignet, die ist einfach zu schlecht. Und ich kann einfach nur noch mal betonen, dass einfach diese Standards, die versprochen wurden, nicht erfüllt sind. Und heute wird an manchen Stellen dagegen geklagt, aber bislang ohne Erfolg. Und somit lässt sich also zusammenfassen, dass die Unternehmen das, was sie versprochen haben, nicht umgesetzt haben. Und wir sind darüber natürlich sehr besorgt, denn die Grundbedürfnisse steigen weiterhin und unsere Produktivität nimmt stetig ab. Und dazu nochmal eine kleine Bemerkung. Es soll jetzt ein neuer Film rausgebracht werden, der eben genau genau das Gegenteil von dem vorherigen zeigt, also sich auf das Leid der Menschen konzentriert und das zum Mittelpunkt macht. Okay, das klingt sehr interessant. Und noch ein kleiner Zusatz. Im Fall meiner Region, Tabaco, es wurde im Jahr 2008 ein Vertrag abgeschlossen, sodass wir wieder zu unseren Orten zurückkehren sollten. Und heute im Jahr 2017 ist es immer noch nicht passiert und wir kämpfen immer noch dafür. Ja, vielen Dank. Wie ist das jetzt für euch hier in Deutschland oder in Europa? Ihr seid jetzt seit einer Weile hier unterwegs. Wie war es auf dem BUCO-Kongress? Wie war das Wetter? Bueno, me gustaría que cuenten un poco de su viaje acá en Alemania, cómo le ha ido y cómo fue la estadía en el Congreso BUCO, en el MUF Utopia, el fin de semana pasado. Bueno, pues primero queremos agradecer a BUCO porque BUCO hizo un esfuerzo inmenso por que nosotros podamos estar acá, además de los dos compañeros que acaban de hablar. Pues yo soy Catalina y hago parte de una organización colombiana que también acompaña a las comunidades de varias regiones y a las comunidades también de La Guajira en su lucha por parar la ampliación de la mina Cerrejón y permanecer en su territorio. Pues en realidad ha sido un viaje muy interesante para nosotros. Primero, porque hemos podido conocer de cerca la lucha también del pueblo alemán para parar la economía del carbón, que también, digamos, ha sido la encargada de las emisiones y tiene un impacto fundamental en el cambio climático. Pero por otro lado, pues también ha sido un viaje que nos ha permitido atar solidaridades, escuchar también las preguntas y dar a conocer más en detalle otra versión de los hechos. El gobierno colombiano muchas veces viene a los países como Europa o a otros lugares o Estados Unidos y siempre muestra una cara distinta porque el gobierno colombiano está asociado, tiene un proceso, digamos, de acompañamiento a las empresas, ¿sí? Y para nosotros es muy importante que las comunidades puedan venir y mostrar en voz propia lo que está pasando y contrarrestar ese peso tan fuerte que el gobierno colombiano hace diciendo que todo está bien en nuestro país. En MUF, que fue un evento muy interesante, tuvimos la oportunidad de estar en dos talleres, uno en donde contamos en detalle las cosas que ya mis compañeros han hablado acerca como de los impactos de la minería en el territorio de La Guajira, y también tuvimos un segundo taller acerca de la solidaridad, cómo podíamos establecer solidaridades entre Alemania y entre Colombia, y ahí pues tenemos varias claves. Creo que parte de lo que hemos podido charlar es cómo a través de la comunicación, ejercicios como este que estamos haciendo, permite también que las voces de las comunidades no solamente queden entre las personas que participan, sino también gente cotidiana que escucha la radio y que puede escuchar más allá las voces desde Colombia. Por otro lado, pues superar a veces las barreras de la cultura y de los idiomas. Creo que aquí hemos encontrado mucha gente que habla español, que conoce y que ha visitado nuestro país, y eso significa que tenemos más amigos y más gente con quien hacer la resistencia. Nosotros creemos que, así como el capitalismo ha tenido un efecto global en la construcción y en la producción de la desigualdad, también la resistencia debe ser global, y en ese sentido creemos que, por ejemplo, conectar lo que pasa aquí con lo que sucede en Colombia, pues es necesario, es fundamental, y también conectar las resistencias es uno de las grandes desafíos que tenemos, y que creo que después de esta gira vamos a seguir cultivando, ¿no? Porque las resistencias se cultivan, se riegan, crecen, y creo que así es que vamos a seguir juntándonos todos contra la resistencia global y el cambio del sistema capitalista. Ja, einzelne Worte versteht man immer, aber ich kann leider kein Spanisch. Ja, dazu sind wir ja hier. Also ich möchte mich auch ganz herzlich noch einmal bedanken, dass wir hier sein können. Mein Name ist Catalina und ich komme von der Organisation Sensat aus Bogotá. Ich möchte mich bezüglich der Frage, die Sie gerade zu Buco gestellt haben, mich auch nochmal ganz herzlich bei Buco bedanken, weil die auch mit ermöglicht haben, dass wir überhaupt hier sein können, auf dieser Reise in Deutschland, auf dieser Rundreise, und weil Buco große Anstrengungen unternommen hat. Und ich bei Sensat, bei dieser Organisation, da unterstützen wir den Widerstand in verschiedenen Regionen Kolumbiens, unter anderem halt auch gerade ganz aktuell in La Guajira, und verschiedene Regionen, wo wir uns gegen den Extraktivismus bezüglich Steinkohle halt einsetzen. Diese Reise, die wir jetzt hier in Deutschland machen, die ist wirklich bisher sehr interessant gewesen, aus verschiedenen Gründen. Erstens haben wir die Möglichkeit gehabt zu sehen, wie der Widerstand auch hier läuft, der Widerstand gegen Kohleabbau in Deutschland konkret, und was hier unternommen wird, um das zu stoppen, und auch wie die Haltung hier ist bezüglich der Emissionen, die Kohleabbau verursacht, und wie sich das auf den Klimawandel auswirkt. Zweitens haben wir viel gelernt über neue Möglichkeiten der Solidarität, neue Allianzen, die wir knüpfen können. Und wir haben auch viele Fragen uns angehört und es war toll für uns, das quasi so live und direkt beantworten zu können, weil es immer noch was anderes ist, sich irgendwie zu informieren oder dann Menschen wie auch jetzt hier Jacqueline und Samuel, die aus den Regionen kommen, halt live und direkt zu hören und deren Stimme und deren Berichten folgen zu können. Das ist einfach nochmal ein viel direkterer Austausch. Und es ist auch immer noch eine andere Version als die möglicherweise über andere Medien übertragen wird. Und wo es auch einen Unterschied gibt, was und das wir uns auch auf dieser Reise vorgenommen haben, einfach darzustellen, ist, das eine ist, wenn die kolumbianische Regierung zum Beispiel nach Europa reist oder in andere Länder und quasi ein Bild nach außen repräsentiert. Und es ist etwas völlig anderes, wenn wir als Menschen aus den betroffenen Regionen nach Europa reisen. Und zu der kolumbianischen Regierung kann man halt sagen, dass sie ganz klar wirtschaftliche Interessen vertritt, und das prägt dann das Bild und das Handeln. Für uns ist es halt sehr, sehr, sehr wichtig, so direkt und so persönlich wie möglich berichten zu können, und dazu hat uns diese Reise wunderbar gedient, vor allen Dingen auf dem MOVE-Kongress vergangenes Wochenende. Da haben wir auch an zwei Workshops teilgenommen, wo es einerseits um die Folgen des Kohleabbaus ging. Dann beim anderen Workshop ging es konkret um Möglichkeiten und Formen des Solidaritätsausbaus, wie dort neue Allianzen, neue Vernetzungen entstehen können zwischen Deutschland und Kolumbien. Und wie ich bereits erwähnte, unsere direkten Stimmen hier geben zu können, das ist uns sehr wichtig, und das ist ja hier jetzt bei dieser Radiosendung auch ein schöner Fall, also ein schönes direktes Beispiel für uns. Wir stellen uns vor, dass jetzt hier Leute sind live, die uns hören und die unserem Bericht folgen können, und bezüglich Kultur und Sprache kann ich hier auch anknüpfen und sagen, dass das für uns auch sehr spannend war. Wir haben unglaublich viele Menschen hier in Deutschland getroffen, die Spanisch sprechen. Das hat uns auch viele Türen noch geöffnet und vieles vereinfacht. Dafür sind wir sehr dankbar. Wir haben auch viele neue Freundschaften schließen können und einfach uns auf der Ebene des Widerstandes noch weiter vernetzen können. Denn wir sind fest davon überzeugt, dass die Folgen des Kapitalismus global sind. Und die Ungleichheiten, die produziert wurden, sind auch global. Und deshalb muss der Widerstand auch global sein. Hm. Ja, das ist eins unserer Hauptanliegen, weil das sind auch große gemeinsame Herausforderungen, denen wir da gegenüberstehen. Und jetzt nach Ende dieser Rundreise werden wir auch mit ganz neuer Kraft zurück in unser Land kehren und hoffen, dass wir auf diese globale Art und Weise die globale Problematik besser angehen können und uns so den Veränderungen, den sehr notwendigen Veränderungen des kapitalistischen Systems stellen können. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch sehr über diesen Bericht aus dieser Region, die ich wahrscheinlich nie in meinem Leben sehen werde. Und es gibt ja auch wirklich viele Gemeinsamkeiten, wie man halt, wie ich jetzt mir erst aufgefallen ist, dass der Leipziger Südraum ja vielleicht teilweise eine ähnliche Geschichte hatte, dass die Menschen da eben in Pödelwitz oder so auch nicht unbedingt da weg wollen und dass sie vielleicht auch nicht zu den Profiteuren dieser hier so sozialen Marktwirtschaft gehören. Und ja, das ist das nächste Thema. Wie können wir euch hier unterstützen? Also wir können zum G20-Gipfel fahren und da protestieren, aber wie wir wissen, sind diese Proteste oft wie ein Tropfen auf einen heißen Stein. Wie können wir euch unterstützen? Nicht mehr so viel mit Kohle heizen. Yo también me alegro mucho por tener la oportunidad de tener este informe acá, de esta forma, porque se nota que tenemos mucho en común. Por ejemplo, hay zonas de esta ciudad aquí, se llama Pürelwitz, también hay minería allá. Y también se ve que la gente no quiere irse de ese lugar y tampoco tiene ningún beneficio. Bueno, eso llega a la pregunta, ¿qué podríamos hacer nosotros acá para apoyar y ayudar a ustedes y con toda esta situación? Por ejemplo, podemos participar en protestas de la cumbre del G20 en Hamburgo, pero uno sabe que quizás eso no resulta mucho. Ok. Pues nosotros creemos que pues todos los problemas locales son globales y todos los problemas globales son locales. Entonces, más que ayudar, yo creo que es conectarnos, ¿no? Conectar y que sea solidaridad efectiva. Hemos dicho que un primer camino para conectarnos y para conectar también lo que viven las comunidades en los dos países es la comunicación. En Colombia no sabíamos que esto pasaba aquí y ahora lo sabemos. Y nuestro trabajo será, cuando volvamos a Colombia, hacerle conocer a nuestros compatriotas, pues, lo que sucede aquí, ¿no? Entonces, la comunicación creemos que es muy importante y creo que es un espacio importante de la solidaridad. Es decir, podemos comunicarnos, lo que yo decía, hacer traducciones de lo que se produce en Colombia, de lo que ustedes hacen aquí, para que nosotros lo conozcamos en Colombia y en los países, digamos, de Sudamérica, un poco también para tener otras nuevas ideas de lo que pasa y de las resistencias que suceden aquí. Ese sería como un primer camino. El segundo camino es que tanto la empresa Cerrejón, porque pues es una empresa de capital transnacional, ya lo habían dicho mis compañeros, para ellos es más importante la presión internacional que lo mismo que pasa en la región. Entonces, que ustedes conozcan lo que pasa verdaderamente en la región es la posibilidad también de presionar a las personas que dan dinero a estas transnacionales para que estas transnacionales puedan seguir operando. Por ejemplo, los fondos de pensiones, por ejemplo, hay mucha gente que tiene inversiones en esas transnacionales, ¿cierto? O acciones. Ahí necesitamos mucha presión, necesitamos mucha información para que las personas alemanas y las empresas alemanas que invierten en esta mina puedan conocer en qué condiciones se da la explotación del carbón y decidan no seguir inyectando dinero a esas, a ese formas extractivas, ¿no? Entonces ahí también queremos como que ustedes en su forma de organización puedan apoyarnos a presionar internacionalmente a esas personas que invierten. Tercer punto que creemos importante es que hay varias decisiones del Estado colombiano y de la como los espacios constitucionales o jurídicos colombianos que se han dictado pero no se han implementado, es decir, no se han cumplido. Las comunidades y las organizaciones hacemos presión jurídica, de movilización, pero aún así el Estado colombiano sigue infringiendo los derechos humanos de las comunidades. Entonces necesitamos que se presione al Estado colombiano también, se presione a cumplir los convenios que ya tiene ratificados en la legislación y que están incorporados en la Constitución de Colombia, y ese seguimiento, esa veeduría de ese cumplimiento debe ser una veeduría internacional que seguramente desde sus trabajos también pueden hacer. Y por último, pues yo creo que ayudarnos también a que haya mayor transparencia, ¿no?, de las empresas. Nosotros durante esta gira, muchas de las personas que investigan también a las empresas de carbón y a las empresas de producción energética han denunciado que no tenemos transparencia en la información. Muchas veces estas empresas no dicen de dónde traen el carbón. Nosotros necesitamos también garantizar, exigir al Estado alemán que les exija a estas empresas que sean transparentes, que den la información adecuada, y con esa información adecuada podamos tomar acciones específicas, porque de otra manera va a ser muy difícil, y eso es, creo que, un trabajo también de las organizaciones de acá, y es exigirle al Estado alemán que salga del carbón. Necesitamos que el mundo salga del carbón. Si no salimos del carbón, vamos a seguir teniendo crisis climática, va a seguir habiendo producción de carbón, explotación del carbón, quema del carbón. Necesitamos salir del carbón, construir formas de producción energética comunitarias, autónomas, sustentables, que no creen desigualdades en otro lugar del mundo y que fundamentalmente garanticen la permanencia de los pueblos en su territorio y su autonomía. Wir sind der Überzeugung, dass alle globalen Probleme auch lokal sind und alle lokalen Probleme global sind. Was für uns ganz besonders wichtig ist, vielleicht mehr als eine Art von Unterstützung, ist eine Art von Vernetzung. Das ist für uns die Grundlage der Solidarität. Dafür sehe ich unterschiedliche Wege. Der erste Weg und ein ganz wichtiger Weg ist die Kommunikation. Wir haben jetzt durch unsere Fahrt hier, wir wussten, dass es hier auch Bewegungen und Proteste gibt. Jetzt haben wir sie mit eigenen Augen erlebt. Und die Kommunikation ist ein wichtiger Bestandteil der Solidarität. Dahingehend könnten wir zum Beispiel zwischen den beiden Ländern Übersetzungen anfertigen, was die deutschen Unternehmen machen, damit wir das in Kolumbien nachvollziehen können. Wir müssen uns insgesamt mehr verbinden. Dadurch würden wir vielleicht neue Ideen schaffen. Und es ist auch wichtig, dass wir Zugang zu adäquaten Informationen haben, welche Formen des Widerstands hier existieren. Der zweite Grund, der zweite Weg ist, internationalen Druck auszuüben. Und zwar ist das Unternehmen Cerrejón, wie wir schon gesagt haben, transnational. Und es ist besonders wichtig für die Menschen hier zu wissen, wie funktioniert der Kohleabbau, woher kommt die Kohle, die sie nutzen, wer investiert Geld. Das ist zum Beispiel für Menschen, die Investitionen machen aus Rentenfonds oder anderen Quellen, das ist wichtig, dass sie wissen, wohin sie ihr Geld investieren und zu was das führt. Und insgesamt also wichtig, gegenseitig mehr über die Situation zu lernen und unter die Bedingungen, unter denen das alles stattfindet, und somit natürlich im Endeffekt zu verhindern, dass die Menschen eben nicht weiter in den Kohleabbau investieren. Und durch die Organisation, wie wir diese Informationsketten hier organisieren oder wie die Menschen das hier organisieren, damit ist uns natürlich auch schon viel geholfen. Der dritte Weg Es gibt viele gerichtliche, juristische Entscheidungen in Kolumbien, die zwar getroffen werden, aber nicht umgesetzt werden. Und da sind wir auch ständig dabei, weiterhin Druck auszuüben auf die Regierung, dagegen zu protestieren, dass ständig die Menschenrechte verstoßen, dass gegen die Menschenrechte verstoßen wird und weiter mehr Druck. Und das kann man natürlich auch auf eine internationale juristische Ebene bringen. Und der vierte Weg ist in jedem Fall mehr Transparenz der Unternehmen. Insgesamt im Energiesektor sollte es mehr zugängliche Informationen geben, wie das Ganze funktioniert, und mehr Transparenz, woher kommt die Kohle, unter welchen Bedingungen wird sie abgebaut. Und Deutschland als Staat sollte auch seine Unternehmen dazu zwingen, diese Transparenz eben darzulegen. Denn wir brauchen adäquate Informationen, auf denen wir dann auch wirkungsvolle Aktionen schaffen können. Und im Endeffekt ist das Allerwichtigste natürlich, dass einfach der Gebrauch von Kohle gestoppt wird. Die Welt muss auf kohlefreie Energie umsteigen, denn wenn das nicht passiert, dann stehen uns viele Krisen in der Zukunft weiterhin bevor. Und das ist eigentlich das Einzige. Die Kohle muss einfach weg. Also wir müssen eine Energieproduktionsform finden, die nachhaltig ist, unabhängig und gemeinschaftlich und die das Leben der Gemeinden nicht gefährdet, ihre Autonomie nicht gefährdet und eben auch ihr Weiterbestehen garantiert. Ja, ich habe mich auch sehr gefreut, dass ihr hier wart, weil dadurch haben auch diese sozialen Proteste gegen die negativen Folgen der Globalisierung für mich so ein sehr sympathisches Gesicht gewonnen. Das ist ja immer auch ein bisschen schwierig. Man sieht, da sind diese G20-Proteste und da ist dieser Gipfel und alles ist so ein bisschen anonym. Und ich denke, dass diese Kommunikation, die er erwähnt hatte, da wirklich sehr wichtig ist, dass man das so persönlich mitbekommt, worum es eigentlich geht bei diesen negativen Folgen der Globalisierung. Bueno, para mí también ha sido un gran placer tenerles acá, porque más que nada eso ha sido una opción de realmente conocer unas caras verdaderas y escuchar historias reales de esas protestas que son tan importantes. Porque en esos días, por ejemplo, cuando tenemos las protestas del G20, en algunos casos todo eso es una cosa muy anónima. Y lo que mencionaron acerca de la comunicación, eso es muy importante, que se crean enlaces y alianzas también personales, reales, para aún mejorar el intercambio y informar sobre esos efectos del extractivismo de que hablamos. Yeah. Muchas gracias. Ja. Wir hören erstmal ein Lied jetzt von den Cumbia Queers, Plantella. Möchtet ihr noch was sagen? Es gibt noch den Wunsch eines letzten Kommentars von Jacqueline Romero. Bueno, también queríamos darle muchísimas gracias por el espacio, por el escucharnos y poder también compartir sus situaciones también que se viven en Alemania. Y por último, el mensaje que queríamos darle es que la madre tierra es una sola y que el agua es vida. Nosotros no comemos carbón, pero sí tomamos agua y el agua es vida y por lo tanto decimos en nuestra campaña que el agua es nuestra y no de las multinacionales. Ja, also auch ich möchte mich ganz herzlich bedanken für diese Möglichkeit des Austauschs und dass Sie uns zugehört haben, dass aber wir auch die Situation in Deutschland kennenlernen konnten. Und ich möchte abschließend nochmal sagen, was unsere Philosophie ist. Es gibt nur die eine Mutter Erde, wir haben nur diesen einen Planeten und Wasser bedeutet Leben. Kohle, Steinkohle können wir nicht essen, aber das Wasser, das ist unser Leben und deshalb ist das so wichtig für uns. Ja, das leuchtet ein auf jeden Fall. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Wie gesagt, wir hören jetzt nochmal ein Lied von den Cumbia Queers. Die sind nämlich am 19. August hier in Leipzig. Da freue ich mich schon sehr drauf. campesina colombiana, chilena ecuatoriana, caribeña panameña, argentina villera, mandale cumba, la villa verdadera, peruano mexicana, clásica o moderna, grupera marimbera, que bien te queda que lo hagas de esa manera, pero como quiera, queremos mandale pop, lo que queda del rock, pam, pam, gran pam, what, dale guacha, what the fuck. Desastre total a la música ambiental. Yo les mando new metal. Para mí esto no es normal. Hago bien hardcore mal. Te espero en el corral. Baila como un animal. Del pueblo original. Del pueblo original. Hay una flor esperando en el balcón. Yo te quiero corazón y no te tengo rencor. Hay otra flor que está creciendo en el indoor. Yo te quiero corazón y no te tengo rencor, no. Fumo del malo y del bueno. Veo pasar el tiempo soñando lo que quiero, queriendo lo que sueño en este mundo. En este mundo violento hay muchos agujeros. Miro para afuera, no vivo a la vereda. Veo que tu compañera y tu mirada me perfora. Gracias a la fauna y por culpa de la flora. Gracias a la flora y por culpa de la fauna. Plántala, ay como te gusta comprar. Plántala, esta plantación se tira la semilla, se cuida, arrancala y se escala. Ay, como te gusta fumar, fumala. Ahora va a empezar a girar, pasala. Se tira la semilla y se espera. ¡Ay! Dice así, fúmela. Hay una flor esperando en el balcón. Yo te quiero corazón y no te tengo rencor. Hay otra flor que está creciendo en el indoor. Yo te quiero corazón. Der Besuch aus Kolumbien. Jetzt hört ihr aber noch schnell die Aussichten auf die kommende Kinowoche, die Veranstaltungstipps. Die schaffe ich jetzt leider nicht mehr, aber die Kinowoche, die schaffen wir noch. Filmstarts der Woche. Schönen guten Abend allerseits und herzlich willkommen zu den Kinostarts der Aktuell-Redaktion, gepaart mit der Filmriss-Redaktion. Wir sind am Start. Wir stellen euch jeden Samstag von 12 bis 14 Uhr hier die Filmstarts vor bei Radio Blau bei Filmriss und geben am Donnerstag wie gewohnt einen kleinen Ausblick auf das, was euch erwartet in der Sendung und was in dieser Woche so anläuft. Und da hätten wir zunächst einmal eine waschechte Warnung. Das habe ich nicht oft, aber muss jetzt mal sein. Axolotl Overkill ist kein guter Film. Nee, wirklich nicht. Helene Hegemann hat ihren eigenen Roman verfilmt, Axolotl Roadkill. Das ist jetzt zwischenzeitlich, wie lange? 7 Jahre, glaube ich, her, dass sie den geschrieben hat. Damals war sie 18. Und da war sehr erfolgreich, der hat sehr viele Exemplare verkauft und sie war aber immer noch nicht so richtig zufrieden damit, welches Eigenleben diese Figuren genommen haben und ist dann nochmal ran und hat den Roman neu interpretiert für die Leinwand. Das funktioniert hier und da ganz gut. Es geht um den Exzess, es geht um das Nachtleben in Berlin, es geht um ein ja frühreifes Mädchen, gespielt, sehr stark gespielt von Jasna Fritzi-Bauer. Aber... Also irgendwie, nee. Es dreht sich alles ziemlich im Kreis. Also es steht ganz schön auf der Stelle. Es passiert nicht wirklich viel Neues. Es ist alles ziemlich klischeebeladen. Und ja, im Ende ist Axolotl Overkill irgendwo nicht so doll. Axolotl Overkill ab dieser Woche in den Kinos. Im Passage-Kino läuft er auch. Ich war eher nicht so amused. Mehr... Angesprochen hat mich da, muss ich sagen, der wirklich sehr gelungene Wilson, der Weltverbesserer. Liegt auch daran, dass Woody Harrelson immer wieder sehenswert ist. Und auch hier, er spielt so ein, ja eigentlich nicht Misanthropen, er ist eigentlich gar nicht wirklich so ein Menschenfeind. Er kommt halt irgendwie einfach mit der Zeit nicht mehr klar. Also mit den ganzen Leuten, die hier sonst rumrennen und ihren Kopf ins Handy stecken. Und das ist wirklich nicht so seine Welt. Der ist ja ziemlich rausgefallen. Er lebt ein ziemliches Einsiedler-Dasein daheim und gemeinsam mit seinem Hund. Und irgendwann ist der Hund nicht mehr da und irgendwann geht es auch darum, dass er ja, sich selber irgendwie mal aus seinem Loch raus befreien muss und dabei passiert ihm einiges. So viel möchte ich sagen, aber nicht viel mehr verraten auf jeden Fall zu Wilson, der Weltverbesserer. Ein Film, kleiner, feiner Independent-Film. Der Regisseur hatte Skeleton Twins gemacht vor einigen Jahren, der bei uns nur auf DVD erschienen ist, aber ganz wundervoll war mit Bill Hader und Kristen Wiig. Und Wilson, der Weltverbesserer, ist ein schöner, kleiner, charmanter Independent-Film, eine schöne Komödie, ja, aber eine auch zum Denken, definitiv. Sehr gut und gelungen auf jeden Fall auch der neue Film von Sofia Coppola, da haben wir uns ja alle schon sehr drauf gefreut. Zu Recht, weil wirklich sehr gelungen, auch schon wegen den Schauspielern, Nicole Kidman in der Hauptrolle, Kirsten Dunst, wir haben Colin Farrell, wir haben Elle Fanning mit dabei und es geht hier um einen Mann, der strandet, einen Soldaten, der im Bürgerkrieg strandet in einem Mädcheninternat. Und dort sorgt es dann natürlich folgerichtig dafür, dass die ganzen pubertierenden Mädels irgendwie alle gar nicht mehr einkriegen, quasi sich rauszuputzen und ihn zu umgarnen. Und auch bei der Schulleiterin werden hier vergessene, unterdrückte Sehnsüchte geweckt. Und das sorgt für Spannungen und das sorgt auf jeden Fall auch für Konflikte. Und diese Konflikte fängt sie wirklich ganz großartig ein. Sofia Coppola in sehr, sehr starken Bildern, wie man das auch von ihr gewohnt ist, mit einer dichten Atmosphäre. Das Ganze ist ein Remake, also wiederum eine Romanverfilmung eigentlich von Thomas Cullinan. Und die wurde schon 1971 verfilmt mit Clint Eastwood, aber da hat der Film jetzt doch sehr wenig auf jeden Fall mit zu tun. Hier ist es schon ein eigenständiges Werk, eins, das wirklich sehenswert ist und jetzt im Regina-Palast und im Passage-Kino zu sehen ist. Im Passage-Kino auch im Originalton mit deutschen Untertiteln. Die Verführten also diese Woche im Kino und gute Chancen auf unseren Filmstart der Woche am Samstag hier von 12 bis 14 Uhr. Wir haben wieder eine ganze Menge Kram hier zum Verlosen auf jeden Fall. Wir haben eine ganze Menge Veranstaltungstipps für euch für die kommende Woche, Kinoveranstaltungen und einige Filme mehr. Es laufen gut 10 Filme an in dieser Woche und alle werden wir besprechen am Samstag. Freut euch drauf, nächsten Samstag hier 12 bis 14 Uhr bei Radio Blau. Wie gewohnt Filmriss, das Kinomagazin. Wir wünschen euch jetzt eine gute Zeit im Kino und viel Spaß weiter mit Aktuell. Wir gehen auf die Reise. Fahrt ins Blaue. Unser Auto ist ein Schild. Musikalische Themenreisen.